1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich 1 Uhr nachts und wir sind zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Nacht sind wir wieder frei. Ganz frei für alle eure Themen, die euch interessieren und die euch auf den Nägeln brennen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer, darunter sind wir erreichbar, kostenfrei. 0800 220 5050, Mailadresse domian@wdr.de. Der erste Anrufer, die erste Anruferin heute Nacht heißt Brigitte und sie ist 63. Guten Morgen, Brigitte. Ja, hallo Domian. Hallo, um was geht's? Hallo, ja, ich habe eine Geschichte, die würde wahrscheinlich deine ganze Sendung füllen. Ich werde mich aber versuchen, in Kurzform zu halten. Das ist sehr löblich. Ja, das Problem ist allerdings schon 47 Jahre alt. Oh. Ja. Es fing alles praktisch 62 an, wo ich die große Liebe meines Lebens kennenlernte. Ja. Und mit dem auch zusammenblieb und mit 16 schon schwanger wurde. Mhm. Und habe das Kind dann auch ausgetragen. Mhm. Und das wurde dann im Oktober 63 geboren. Meine Eltern waren sehr verständnisvoll, haben mir keine Vorwürfe gemacht. Was in der Zeit ungewöhnlich war. Ja, ja. Die haben sogar ihre Wohnung getauscht, eine große genommen, mhm, damit wir 2,5 Zimmer haben und meine Eltern. Wir haben also super mit den Eltern zusammen gewohnt. Ja. So, dann habe ich im Oktober 63 meine Tochter geboren, die heute 47 Jahre alt ist. Mhm. So, und 4 Wochen später kommt an meinem Freund eine Postkarte, da steht drauf, herzlichen Glückwunsch zur Geburt deines Sohnes. Da hat er mit der anderen Frau, also mit einem anderen jungen Mädchen, also ist er praktisch von einem Bett zum anderen gehüpft. Also ich habe mein Kind im Oktober gekriegt und die hat im November 63 ein Kind bekommen. Jetzt muss ich mal immer fragen, was ich gerade nicht richtig verstanden habe. Bist du mit diesem Freund in die Wohnung deiner Eltern gezogen? Genau, richtig. Ja. Er hat gesagt, er mal setzt sich ins gemachte Nest. Deshalb konnte das gar nicht haben, von meinen Eltern voll unterstützt zu werden, mietlos zu wohnen und so weiter. Aber da brach doch für dich damals die Welt zusammen. Da brach für mich die Welt zusammen. Ich wollte aber trotzdem mit ihm zusammenbleiben, weil er also wirklich für mich die große Liebe meines Lebens war. Es hätte für mich keinen anderen Mann gegeben. Aber ich wurde nicht aufgeklärt von meinen Eltern. Es gab auch damals noch nicht die Pille, jedenfalls nicht hier in Berlin. Mhm. Und wurde ich gleich wieder schwanger. Nächstes Jahr. Ja. Mit 17. Und da hat meine Mutter gesagt, Feierabend aus. Ich habe einen Termin beim Arzt bei dir gemacht. Ich sollte das Kind abtreiben lassen. Mhm. Und da war ich gar nicht mit einverstanden. Mhm. Denn ich wollte dieses Kind. Mhm. Und habe den Arzt angerufen und habe gesagt, kann er alles vergessen, ich trage das Kind aus. Mhm. Und das wurde dann im November 64 geboren. Mhm. So, wieder 4 Wochen später kommt wieder eine Postkarte ins Haus. Nein. Doch die andere Frau, herzlichen Glückwunsch zur Geburt deines zweiten Sohnes. Da hat die wieder ein Kind gekriegt. Das ist ja unglaublich. Aber da war ja nun ein Jahr vergangen. Ja. Hast du denn bemerkt? Ich habe nicht mitgekriegt. Hat er denn gesagt, ich trenne mich von dieser anderen Frau? Nein. Hat er versprochen. Versprochen hat er. Und hat gesagt, ne? Ich bleibe jetzt bei dir. Und das war eine einmalige Sache und das hat sich erübrigt. Also und das ganz Schlimme an der Sache ist, dass mein Kind gestorben ist nach 2 Tagen. Mhm. Und die hatte jetzt ihren Sohn. Die hat den zweiten Sohn von meinem Freund gehabt, also beziehungsweise Verlobten, denn wir waren in der Zwischenzeit verlobt. Darauf haben meine Eltern bestanden. Wie oft hat sich dieses Spielchen denn dann noch wiederholt? Ja, jedenfalls einmal noch. Einmal noch? Einmal noch, ja. Also ich hatte ein Kind, sie hatte 2 Söhne. Ja. Und ich habe aber trotzdem meine Eltern davon überzeugen können, diesen Halodri oder notorischen Fremdgänger zu heiraten. Wolltest du haben? Du wolltest den Kerl haben? Ich wollte den Kerl unbedingt für mich haben. Es war der Traum. Weißt du, Domian, der sah aus wie Elvis. Na, trotzdem. Er hatte ja nur zweimal damals sehr wehgetan. Und er musste auch für diese beiden Kinder, da er ja das anerkannt hat, auch Unterhalt zahlen, der mir ja dann verloren ging. Also du hast ihn geheiratet? Ich habe ihn den 65 geheiratet und es dauerte keine 6 Monate später. Jetzt hatte ich nicht einen Verlobten, sondern einen Ehemann. Und du wurdest wieder schwanger? Ja, und nein, ich nicht, sondern die andere. Ach so. Da kam wieder der Brief ins Haus, sie hätte das dritte Kind. Und jetzt war bei mir Feierabend. Da bin ich Nervenzusammenbruch, Beruhigungstabletten, Schlaftabletten, also ich war kein Mensch mehr. Wusste nicht mehr, was ich machen sollte, aber ich war ja gerade mal erst verheiratet, scheiden lassen kam für mich nicht in Frage. Ich kam dann aber auf eine ganz verrückte Idee und habe zu meinem Mann gesagt, weißt du, die Frau hat drei Kinder, du hast nur eins. Wollen wir nicht eins von denen adoptieren? Jetzt wollte ich ein anderes Kind großziehen. Mit gerade mal 19, 20 Jahren. Die Frau war mit einverstanden. Ich habe die kennengelernt. Wir sind hingegangen, haben so, weil ich wollte eins der Erstgeborenen, entweder den ersten oder den zweiten, weil die genauso aussahen wie mein Mann. Ja. So, das dritte Kind wollte sie uns geben und das war ein totaler Rotschopf. Nichts gegen Rotschöpfe? Nee. Nein. Das konnte nicht von meinem Mann sein. Ja, ach so, verstehe. Aber ich wollte es trotzdem haben. Und wir haben das auch alles klar gemacht. Aber irgendwo da oben im Himmel muss es eine höhere Gewalt geben. Ja. Weil da nämlich denn jemand gesagt hat, das hört sich jetzt nicht schön an. Aber bevor die Übergabe stattgefunden hat, haben wir eine Todesanzeige bekommen, dass dieses dritte Kind, was wir kriegen sollten, gestorben ist. Also hat sich die Sache erübrigt. Ich bin bei meinem Mann geblieben. Ich kam dann auch auf die Idee, mir ein zweites Kind, Pille ab. Da gab es ja die. Ach, 68 wurde mein Sohn geboren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du die Kurve kriegst. Du hast gesagt, diese Geschichte beschäftigt mich 47 Jahre. Ja, lass uns mal, um es vielleicht mal ein bisschen zu verkürzen, sonst kriegen wir es ja gar nicht zeitlich hin. Ja, eben. Wie ist die Situation denn heute? Ja, nee, ganz kurz noch, ich habe also drei Kinder von diesem Mann. Ja. Die erste ist 47, mein Sohn ist 42 und das Küken, was eigentlich gar nicht mehr geboren werden sollte, weil die mich alle für verrückt gehalten haben, hast doch schon zwei große Kinder, die ist 34. Wie lange bist du denn mit diesem Mann zusammengeblieben? 27 Jahre. 27 Jahre. 27 Jahre. So, und was beschäftigt dich 47 Jahre? Ja, das hat mich denn, weil er immer wieder ausgezogen war, 7 Jahre, hat mich mit der Erziehung der drei Kinder alleine gelassen. Und dann kam er irgendwann mal an und sagte, es ist Schluss mit der Freundin, ich habe mich jetzt geändert, ich möchte zu dir zurückkommen. Und da habe ich gesagt, nein Mann, der ist wirklich älter, der ist vernünftiger, ist Vater deiner drei Kinder, den nimmst du wieder. Ich glaub's nicht, Brigitte. Ja, ich habe ihn wieder zurückgenommen. Mensch. Und genau zu diesem Jahr, das war 1986, wurde mein Enkelkind auch geboren von meiner großen Tochter. Schade, dass es diese Sendung damals noch nicht gab, sonst hätte ich hier gesagt, lass die Hände von dem Typ. Ja, natürlich. Ja. Klar, wäre auch besser gewesen. Glaube ich. Aber ich bin bei ihm geblieben, bis eben er kam zurück. Ich dachte, heile Welt jetzt wieder, aber es ging genauso wieder los. Er kam nachts nicht nach Hause, er hatte andere Freundin. Ja, ich habe einen Zettel gefunden und da war dann Feierabend. Da habe ich jetzt gesagt, zieh aus, geh wie, weg. Ja, wie lange war dieses zweite Intermezzo, wie lange hat das gedauert? 5 Jahre. 5 Jahre, doch nochmal. 5 Jahre mit einem Kommen und einem Gehen. Ich hatte nicht für mich, er ist jetzt immer gegangen, wann jetzt er wollte. Sag mir bitte jetzt nicht, dass der jetzt gerade wieder aufgetaucht ist. Nein, ich ja beruhigt. Da ist nämlich was ganz Wunderbares passiert. Ich habe 1990 einen 20 Jahre jüngeren Mann kennengelernt. Mit dem bin ich heute noch zusammen. Wir sind 17 Jahre glücklich verheiratet und seit 20 Jahren zusammen. So, hat mich neu aufgebaut. Ah, verstehe. Jetzt verstehe ich nicht so ganz, du hast am Anfang gesagt, dass dich diese Geschichte seit 47 Jahren verfolgt oder beschäftigt. Weil eine Sache jetzt ist, und da komme ich jetzt zum Kernpunkt, die große Tochter hat sich von mir abgewandt, weil ich so einen jüngeren Partner geheiratet hatte. Sie wollte nicht zur Hochzeit kommen, sie hat ihn zwar kennengelernt, aber hat dann vorher angerufen und hat gesagt, hör zu, ich gehe zum Papa zurück, also zu meinem Ex-Mann. Ja. Ich tendiere mehr zum Vater hin als zu dir und ich möchte eben mit dir nichts mehr zu tun haben. Hat mir auch verboten, mein Enkelkind zu sehen, was ich zweimal zwischendurch allerdings gemacht habe und zur Schule gegangen bin. Omi, die hat sich riesig gefreut. Dann kam abends der Anruf meiner Tochter, lass die Finger davon, sonst schalte ich einen Anwalt ein und verbiete dir den Umgang. Ist denn die Situation jetzt immer noch so? Ja, leider. Das ist ja sehr traurig. Darum bin ich fertig mit den Nerven, weil mich jeder Geburtstag von mir, von ihr, von dem Enkelkind, Weihnachten, Muttertag, immer wieder. Und ich habe alles unternommen, um den Kontakt wiederherzustellen. Ich habe sie zum Essen eingeladen. Aber sie blockt komplett ab. Und sie blockt komplett ab. Ja. Sie hat nicht darauf geantwortet, weder auf den ersten Brief noch auf den zweiten Brief. Und beim dritten hat sie sogar angerufen, lass mich jetzt endlich zufrieden, ich habe keine Mutter mehr. Ja, dann und das war der endgültige Satz, der mich also fix und fertig gemacht. Dann kannst du auch nichts mehr machen. So, und das heißt, es ist jetzt, ich bin 17 Jahre verheiratet, es ist 17 Jahre her, wo ich meine große Tochter das letzte Mal gesehen habe und mein Enkelkind. Das heißt, du kannst nur darauf hoffen, wenn das Enkelkind noch ein bisschen älter ist vielleicht, dass es von sich aus sagt, ich will die Oma kennenlernen. Das hätte sie schon längst machen können. Ich meine, die ist 24 jetzt. Ja, stimmt. Hätte sie schon mit dem 18. Lebensjahr machen können. Das stimmt, ja, hätte sie machen können. Ja, ich bin der Meinung, wenn ich jetzt sterben würde oder umkommen würde, meine große Tochter würde nicht mal zur Beerdigung kommen. Mann. Ja. Da hast du aber eine komische, schräge, kuriose Lebensgeschichte. Ja, mit meinem Sohn, fantastisches Verhältnis. Ja. Er zu meinem jungen Mann, die sind ja fast beide gleichaltrig. Mhm. Ja, die verstehen sich super, aber da liegt das Problem. Und da kriege ich manchmal Albträume, Schweißausbrüche. Und wenn so eine Tage ranrücken, wie dann Weihnachten sind alle. Jetzt. Ja, glaube ich. Das Traurige daran ist, dass man da nichts machen kann. Nee. Ich kann nicht mehr wie 3 Briefe schreiben, sogar entschuldigen und ich weiß nicht wofür. Das Einzige, was du machen könntest, wäre, dass du vielleicht noch mal oder mal einen Brief an die Enkelin schreibst. Ja, die ist umgezogen. Naja, das habe ich von meinem Sohn gehört. Kriegst ja vielleicht irgendwie raus, wo die wohnt. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Dass ich über das Enkelkind Ja, dass du zumindest da nochmal einen Versuch unternimmst. Bei der Tochter kannst du nichts kann mehr machen. Nicht mehr. Nein, da das sind musst alle, du, ja, ist alles vorbei. Ja, jetzt. Das ist hart und traurig und sehr, sehr schmerzlich, aber da kannst du nichts machen. Und zumal ich mich damals mit 16 so gefreut habe, das war ja jetzt nicht, dass ich das Kind nicht wollte, ja, dass ja, den Frauen ja. ab zum Hals gefallen. Ja, ja weil der hat gesagt, das ist verrückt mit 16 Brigitte, Jahren. Lass uns doch mal eine Vereinbarung treffen oder einfach mal überlegen oder es so vielleicht gemeinsam überlegen, dass du jetzt zu Weihnachten einen Brief an deine Enkelin schreibst. Ja, ich werde bis dahin versuchen, aber durch meinen Sohn... Ich würde in dem Brief keine Vorwürfe an die Mutter schreiben. Nein, um Gottes Willen. Gar nichts. Ach, sondern dann einfach, haue ich mich ja selbst wieder in die Pfanne. Genau, einfach nur das Interesse bekunden, dass du sehr gerne mit ihr in Kontakt kommen würdest und es traurig findest, dass ihr euch so lange nicht gesehen habt und eben, so weiter. Ja. Richtig, und ich es gerne sehen würde, dass wir wieder im Prinzip eine Familie sind. So. Brigitte, da wünsche ich dir viel Glück für und drück dir Daumen. Und du lebst heute immer noch in Berlin. Ich lebe heute immer noch in Berlin mit meinem 20 Jahre jüngeren Partner und bin glücklich und schwebe auf Wolke 7. Na, so soll es ja noch bleiben. Ja. Und dann sage ich schöne Grüße nach Berlin. Ich danke dir. Alles Gute. Ich wünsche dir einen schönen Abend und deine Sendung sehe ich jeden Abend und sie ist super. Dankeschön, das freut mich, dass du sagst, Brigitte. Bitteschön. Tschüss. Okay, tschüss. Ich mag das so, wenn die Berliner sagen, bitteschön. Die sagen das immer so ein bisschen keck. Bitteschön, das mag ich sehr gerne. Hier ist Sascha. Sascha ist 35. Guten Morgen, Sascha. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo. Sascha, hallo. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe gerade meine Küche geputzt vor lauter Aufregung. Um die Zeit hast du die Küche geputzt? Ja, ich wusste nicht, was ich machen sollte und so fort. Ja, also die Küche ist sauber. Küche, alles ist sauber, sehr ja, alles gut. Ist fein. Ich habe eine Sache, Domian, und zwar, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich bin HIV-positiv seit 8 Jahren und verstecke mich demnach ein bisschen. Also meine Familie weiß Bescheid, Vater, Mutter und Bruder und ansonsten eigentlich keiner. Und hast du einen Partner? Nein, habe ich nicht. Und jetzt im Moment ist es halt so, dass ich vor kurzem gefragt worden bin von einem ganz nett befreundeten Pärchen. Die haben ein kleines Kind bekommen, ganz süß, und ob ich dann nicht Patenonkel werden kann. Und ich habe mir eine Woche Bedenkzeit gegeben, habe ein bisschen nachgelesen, was es denn heißt und die Verantwortung und hin und her. Und naja, bin jetzt, habe dann zugesagt und hänge jetzt so ein bisschen im Moment durch. Denke einfach, ich bin irgendwie in der Pflicht, denen zu sagen, dass ich, was mit mir los ist eigentlich. Weil? Weil die mir, hört sich jetzt irgendwie so altmodisch an, aber irgendwie ja das Kind anvertrauen. Ja, und mir so viel Vertrauen entgegenbringen und und dann finde ich, irgendwie gehört es dann auch mit dazu, weil es gehört ja auch zu mir. Ja. Und da bin ich jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle und wollte mal deine Meinung hören, glaube ich. Ja. Du sagst, das ist ein sehr eng befreundetes Pärchen. Ja, genau. Dann wundert es mich, dass du, also engen Freunden sagt man doch eigentlich, was mit einem los ist, dass die das nicht schon längst wissen. Ja, das stimmt. Die Geschichte ist die, als ich damals die Diagnose bekommen habe, das hatte so ein halbes Jahr gedauert und ich habe damals noch einen ganz anderen Job gemacht. Ich war halt Friseur und da hat man halt mehr als Kundenkontakt, da spricht man auch ein bisschen mehr als nur über das Wetter oder so. Und die Leute haben natürlich mitbekommen, dass es mir nicht gut ging. Und ich wusste es ja selber nicht. Und als es dann irgendwann raus war, habe ich klar gesagt, das bleibt bei mir, das erzähle ich jetzt nicht rum, das geht nicht. Mhm. Und da habe ich mir so eine, ja, sag mal, so ein Lügenkonstrukt aufgebaut und habe dann halt irgendwas anderes erzählt, damit die mich nicht weiter nerven mit Fragen, was denn mit mir los wäre. Ja, okay, das ist die Arbeit. Aber ich fragte ja, warum die besten Freunde das nicht wissen. Genau, da komme ich jetzt zu. Es ist dann so, dass ich damals den Job gewechselt habe. Dann habe ich eine Umschulung gemacht, bin ins Büro gegangen und habe da dieses Pärchen kennengelernt. Also eine davon, zumindest das Mädel. Ja. Und ich habe mir halt damals geschworen, dass ich das nicht auf der Arbeit haben will. Ach so. Und das ist quasi eine Arbeitskollegin, die jetzt wiederkommt aus dem Mutterschutz. Und Ach so, das ist so ist es erklärbar, dass du es nicht erzählt hast, weil das anfänglich eine Arbeitsfreundschaft war auf der Arbeit. Richtig, und dann, ganz genau. Ja. Ja, also ich mache mir hin und her Gedanken. Ich habe auch einen Freund, der auch betroffen ist, den habe ich auch gefragt. Der hat mir halt ganz klar gesagt, mach es nur, sag es nur, wenn es dir was bringt. Lass uns noch mal darüber reden. Warum genau meinst du, dass die Eltern das wissen sollten, dass du HIV-positiv bist? Kleines Beispiel war jetzt vor ein paar Wochen, hat der Kleine sich den Finger geschnitten. Und bei sowas schrecke ich halt sofort zurück. Auch wenn die Infektionsgefahr natürlich sehr gering ist, aber ich laufe dann lieber mit dem kleinen Tropfen im Finger im Handtuch oder mit einem Taschentuch drum zu den Eltern nach Hause und lasse die Mutter das verbinden. Wobei das ja absurd ist. Wenn der Kleine sich in die Finger schneidet, kannst du es doch verbinden. Ja, das stimmt. Du bist doch wahrscheinlich komplett darüber informiert, wie die Krankheit übertragbar ist. Das müssen wir ja gar nicht wiederholen jetzt. Richtig, genau. Die Medikamente und so sind alles eingestellt, die Werte, alles in Ordnung. Ja. Das ist also nicht das Problem. Aber das ist ein Punkt zum Beispiel, wobei das gibt sich ja mit der Zeit dann auch, wenn er was größer ist. Aber ganz konkret, bitte? Ja, Lisa. Ganz konkret, was mich halt dazu bewegt, ist einfach, dass die mir das anvertrauen und ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich das denen auch anvertrauen muss daraufhin oder möchte oder sollte oder wollte, wie auch immer. Und das ist halt im Moment so ein bisschen Zwickmühle. Also ich finde, so generell muss man da nicht mit wehenden Fahnen durch die Welt laufen und sagen, ich bin HIV-positiv, genau, finde ich. Also das finde ich grundsätzlich erstmal. Richtig, genau, das mache ich auch nicht. Andererseits, wenn das schon eine enge Freundschaft ist zwischen dir und dem Pärchen oder vielleicht auch in letzter Zeit noch enger geworden ist, das hat im Beruf angefangen, hast du erzählt, richtig, genau. Finde ich, dass es zu einer engen Freundschaft dazugehört, dass man sich solche gravierenden Dinge gegenseitig erzählt. Grundsätzlich, egal ob da ein Kind ist oder ob da keine Patenschaft ansteht. Ach, weißt du, Sascha, ich würde ganz einfach sagen, da gibt es natürlich auch keine moralische goldene Regel. Letztendlich, wenn es dich so beschäftigt und wenn du dir da so Gedanken drüber machst, dann sag es den Leuten. Das finde ich dann schon in Ordnung. Sollten die dann zurückschrecken, dann diskreditieren sie sich selbst, finde ich. Dann stellen sie sich selbst ins sehr schlechte Licht. Wenn sie dich als Patenonkel nicht nehmen würden, weil du HIV-positiv bist, das wäre ausgesprochen mies und das wären auch nicht deine Freunde. Ganz genau, das vermute ich auch nicht, dass das dahinter steckt. Wenn ich jetzt in die Richtung nochmal einen Schritt weiter denke, weil ich tendiere halt schon seit einigen Monaten, überlege ich das halt und tendiere halt wirklich dazu. Und gestern, das Thema hat mich halt angesprochen. Also ich finde auch darüber hinaus, wenn ich das jemandem sage, kann ich den nicht damit einfach so stehen lassen, sondern müsste ich jemanden benennen, mit dem die sich wiederum auseinandersetzen können. Das wäre dann so Schritt 2 da hinten dran. Verstehe ich nicht. Also wenn du denen sagst, pass mal auf, ich muss euch noch etwas sagen, das habe ich euch bisher nicht gesagt, sondern so, ich bin HIV-positiv und erzählst von der Erkrankung und du nimmst Medikamente vermutlich. Genau. Ja, genau, dass du es einfach mal alles so erklärst und dann ist die Sache da eigentlich vom Tisch oder was muss man da noch groß reden? Ich hab die Erfahrung damals mit meinen Eltern halt gemacht, dass die überhaupt nicht damit anzufangen wussten und auch gar nicht wussten, klar, die haben davon gehört und sowas alles sicherlich, aber die wussten gar nicht, damit umzugehen. Und daraufhin habe ich halt jetzt überlegt, ob ich dem Pärchen da nicht eine Person benennen soll, wenn es halt meine Eltern sind, mit denen die sich dann auseinandersetzen können. Ja. Also du kannst ja sehen, wie sie reagieren. Vielleicht reagieren sie ja ganz cool und sehr tolerant, dass sie sagen, okay, nett, dass du es uns sagst, aber das interessiert uns eigentlich nur in der Richtung, wie es dir geht. Aber sonst ist es uns egal. Wir sind Freunde und wenn sie irritiert sind, kannst du natürlich das so machen, dass du deine Eltern da, dass du ihnen vorschlägst, mit deinen Eltern sich mal zu unterhalten. Richtig, genau. Also da du dir da so einen Kopf drüber machst, dann sag es ihnen. Ja, genau. Dann sage ich, es gibt keine moralische Grundregel, dass man das sagen muss oder nicht sagen muss. Also in dem Fall ja. Du bist sehr vorsichtig, das merke ich schon. Ja, ich auch ganz genau. Du bist seit 8 Jahren HIV-positiv. Ja. Weißt du, wo du es dir geholt hast? Und ja. Wie du es dir geholt hast? Ja, ich hatte damals einen Freund, mit dem war ich lange zusammen. Und der hat es, anfangs habe ich gedacht, der hat mich angesteckt. Und dann habe ich irgendwann gelernt, nein, ich habe es mir geholt, weil ich nicht auf mich aufgepasst habe. Ich hätte da mehr hinterher sein sollen. Es ist halt irgendwann passiert, dass man halt auch mal ohne Kondom Sex gehabt hat. Mhm. Und ich habe halt nicht auf dem schriftlichen Test bestanden, dass ich den wirklich gesehen habe. Und also der Freund war HIV-positiv? Richtig, ganz genau. Mhm. Mhm. Wusste der das denn schon? Ja. Ja, siehst du, das ist natürlich ein Fall, wo mir die Nackenhaare hochgehen. Ja, natürlich. Mir auch. Das ist natürlich eine Situation, wo man die moralische Pflicht hat, das zu sagen. Richtig, ganz genau. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Das finde ich ganz, ganz furchtbar, was da vorgefallen ist. Hast du seitdem wieder einen Freund gehabt? Nein. Nein? Nein. Hast du Sex seitdem gehabt? Nein. Nein? Nein, auch nicht. Aus Angst und Vorsicht, keinen anderen zu gefährden? Ja. Also das ist der Hauptgrund und ich habe, glaube ich, einfach auch Angst vor der Ablehnung. Mhm. Da habe ich, glaube ich, einfach Angst vor. Und ich habe halt, als ich jünger war oder als es noch nicht so war, also vor Mitte 20, da war es halt auch so, hätte mir das jemand gesagt, da hätte ich mit dem halt nichts gemacht. Das war halt meine Vorstellung. Mhm. Einfach um dieser Gefahr nicht ausgesetzt zu sein. Selbst wenn man sich dagegen schützen kann, ich wollte das Risiko nicht eingehen. Mhm. Und ich glaube, das ist immer noch irgendwie verankert. Ja, also ich finde es ausgesprochen legitim, wenn auch HIV-positive Menschen ihren Sex haben. Ja, sie müssen, ich kenne auch welche. Absolut, du musst dich halt nur vorsehen und dass das nicht übertragen wird. Wenn du da so unsicher und so vorsichtig und ängstlich bist, geh doch mal zu einer AIDS-Hilfe und lass dich mal ein bisschen beraten. Oder in einer Selbsthilfegruppe. Ja, da bin ich gewesen. Ja? Da habe ich auch jemanden kennengelernt, der mir mittlerweile als sehr guter Freund auch zur Seite steht. Der versteht das auch nicht und der versucht mich natürlich da immer irgendwie mitzuzerren, irgendwo hin. Hier, ich bin aus Köln auch und da sind ja einige Lokalitäten und sowas. Absolut. Auch. Ich gehe auch mit, ich mache das auch alles, aber bis zum Schluss geht's halt nicht. Ich mache es nicht. Ich knutsche ein bisschen, das war's. Ja. Ja, aber du bist erst 35 Jahre alt. Du willst ja jetzt auch nicht als ungeküsst ins hohe Alter gehen. Na gut, küssen tust du ab und zu mal ein bisschen, aber naja, gut, da musst du noch ein bisschen dich entspannen, finde ich, lockerer machen. Es gibt so viele Menschen, die HIV-positiv sind und ein normales Leben führen und das ist richtig und auch gut so. Mhm. Und auf die Grundgeschichte zurückzukommen, ja, wenn es dich so bedrückt und beschäftigt, dann sprich mit den Leuten. Okay, dann und mache ich das. Wenn die sich von dir deshalb abkehren, dann kehr du dich aber auch radikal von denen ab. Ganz klar, erwarte ich nicht, also zu wirklich fast über 90% erwarte ich das wirklich nicht. Mhm. Und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wie das dann ablaufen würde. Ich würde dann so eine Art Einweihungsparty bei mir zu Hause machen, nur mal halt im anderen Stil. Mhm. Hätte ich dann so gedacht, so ein kleines Essen oder so gestalten, dass man das dann rüberbringt. Mhm. Ich denke auch, ich werde es machen. Also, dann wünsche ich viel Glück und hoffen wir, dass die Verbindung dann bleibt und viel Spaß dann mit deinem Patenkind. Und ja, richtig. Genau. Alles Gute. Vielen Dank. Danke schön, du machst für deinen Rat. Und, gerne. Lieber Sascha, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Ich tschüss. Danke dir. Ciao. Ciao. 0800 220 5050, 1:23 auf die Sekunde genau. Und jetzt bin ich verbunden mit der Anne. Die Anne ist 55. Hallo Anne. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Anne. Um was geht's? Ich habe rufe eigentlich an zu dem Thema, was du gestern angeschnitten hast, und zwar bezüglich der Sendung, die auf RTL war, glaube ich, lief, Medium. Ja, genau. Samstag lief das und ich habe gestern böse darüber geschimpft. Ja, mit Recht. Mit Recht. Wir erklären mal eben den Zuschauern und Zuhörern, die das nicht gesehen haben. Also ja. Es ist eine Sendung auf RTL, die am Samstag gelaufen ist und mit einem Medium, also einer Frau, die angeblich mit Toten spricht. Und da wird einfach gezeigt, wie sie dann mit Angehörigen zusammentrifft und angeblich dann Botschaften aus dem Jenseits den Angehörigen zukommen lässt. Unter anderem war die Frau Barschel auch dabei, die Frau des ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Genau. So war die Sendung. Also ich möchte mich am liebsten bei der Sendung da in zwei Hälften teilen. Und zwar die eine Hälfte, mein Verstand. Der sagt, das ist Quatsch, das ist Humbug und Blödsinn und was wahrscheinlich der gesunde Menschenverstand jedem irgendwo sagt. Mhm. Die andere Hälfte ist, dass ich mich da sehr, sehr von betroffen gefühlt habe und auch persönlich sehr lange drüber nachgedacht. Und zwar aus dem Grund, weil ich letztes Jahr meinen Bruder verloren habe. Mhm. Der ist verstorben im Dezember letzten Jahres. Ja. Und plötzlich verstorben? Bitte? Ist er plötzlich verstorben? Nein, der hatte ein Glioblastom. Das ist also ein bösartiger Gehirntumor. Mhm. Und er war ein Jahr krank fast und ist dann, wie gesagt, im Dezember verstorben. Mhm. Und meinen Bruder, den habe ich sehr geliebt. Den vermisse ich bis heute. Und deswegen habe ich mich eigentlich auch über die Sendung aufgeregt, weil ich gesagt habe, wo ist da irgendwo die Grenze, diesen Anschein der Seriosität da zu vermitteln und jetzt auch zu, in dieser Sendung zu zeigen, dass diese ganzen Details, die sie da halt gewusst hat, man normalerweise, wenn man nicht türkt, kann man die gar nicht wissen. Mhm. Aber wieso hast du dich jetzt betroffen gefühlt oder auch unangenehm berührt gefühlt sogar? Ja, weil ich auf der einen Seite natürlich alles dafür tun würde und alles ist mir ganz egal, wie teuer das wäre und wie weit ich dafür fahren müsste, um vielleicht wirklich nochmal meinem Bruder zu sagen, wie sehr ich ihn geliebt habe, wie sehr ich ihn vermisse. Und ich natürlich weiß, dass es nicht geht. Ich bin auch Realist, also ich würde nie zu einer Wahrsagerin gehen oder irgend sowas. Also du würdest auch nie zu einem Medium gehen und den Versuch unternehmen, mit dem Bruder Kontakt aufzunehmen? Nein, weil ich im Grunde weiß, dass es Blödsinn ist. Mhm. Aber als ich das da im Fernsehen gesehen habe, da habe ich gedacht, mein Gott, Leute, wo ist irgendwo mal eure Schamgrenze? Mhm. Man fühlt sich verletzt, also vielleicht reagiere ich auch überempfindlich, das will ich gar nicht abstreiten. Aber das ist so der tiefste Wunsch, den man einfach auch irgendwo noch in sich hat, zu sagen, wenn ich doch nur mal könnte noch so. Weißt du, was ich übrigens auch glaube? Selbst wenn es möglich wäre, das zu tun, dass man Kontakt mit Toten aufnehmen könnte, finde ich, hat man nicht das Recht dazu, sondern ich finde, dass man die Toten in Ruhe lassen sollte und auch ruhen lassen sollte. Ja gut, das ist der eine Gedanke, der natürlich auch wahr ist. Da habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Man ist, glaube ich, dann geht mehr von sich aus und denkt, wenn das wirklich möglich wäre, dann würde ich alles dafür tun, um das zu machen. Aber wie gesagt, das ist... Also was bei diesen Medien oder wie heißt das, die Mehrzahl, also ein Medium, die sagen immer, dass sie sehr viel über den Verstorbenen wissen und dann sind die Angehörigen ganz platt und baff. Ich glaube, dass das alles Humbug ist. Ich glaube, dass die das vorher irgendwie rauskriegen und durch geschickte psychologische Fragetechniken. Ja. Ja, es gibt Ausnahmen, es gibt sicher Sachen, wo man dann ein bisschen stutzig wird, aber letztendlich finde ich das schon sehr merkwürdig. Natürlich ist das, ich sage ja, ich fühle mich irgendwo so hin und her, ja. Mhm. Also natürlich weiß ich, dass das Blödsinn ist. Ich bin auch Atheist, also ich glaube sowieso nicht an irgendwas. Und trotzdem habe ich gedacht, mein Gott, wieso kann man solche Sendungen mit dem Anschein dieses Seriösen halt einfach verkaufen. Es war ja nicht wie eine blöde Unterhaltungssendung, die man dann abhakt und sagt, ach Gott, es war Quatsch, mach für den Fernseher wieder aus, sondern es sollte ja schon diesen Anschein des Seriösen geben, ja. Das Medium trat dann irgendwo in eine Wohnung rein oder in ein Haus und wusste dann angeblich ganz viel und wir Zuschauer sollten dann ganz erstaunt sein, dass die das wusste. Und ich dachte die ganze Zeit, Mensch, das haben die der vorher gesteckt von RTL. Natürlich, ne? Irgendeiner hat... Ja, genau. Wobei ich mal sagen muss, die Frau Barschel, die hat mir eigentlich nur leid getan, weil das ist so meine persönliche Meinung, die ich habe. Weil ich denke, dass sie einfach irgendwie unbedingt demonstrieren wollte, beweisen wollte, wie auch immer, dass ihr Mann wirklich umgebracht worden ist. Hat sie ja lange drum gekämpft. Auch. Ja, aber komischerweise sagt dann der Herr Barschel aus dem Jenseits, ja, ich wurde umgebracht, aber er sagt doch nicht von wem. Ja. Ne? Eigentlich muss man im Jenseits doch alles wissen, was abgelaufen ist. Also es ist doch, ich habe das gestern ja schon gesagt, ich fand das völlig unnachvollziehbar, dass die Frau Barschel sich für so etwas hingibt. Ja. Ich finde nur, also wie gesagt, es ist wahrscheinlich jetzt mein Problem im Moment, dass mich sowas halt angreift und so. Normal würde man vielleicht denken, was für Quatsch und schaltet aus. Mhm. Aber ich finde, mit solchen Sachen sollte man nicht spielen. Das sind so tiefste Gefühle, die man hat. Mhm. Und jeder, der einen Menschen mal verloren hat, der weiß, wie weh das tut. Ich hatte gestern eine Anruferin in der Sendung, die hat das auch erzählt, dass sie bei einem Medium war. Und die Anruferin sagte, es gab da auch so einen Fall, dass das Medium etwas gesagt hat, was die Frau nicht wissen konnte. Und die Anruferin war völlig platt, als das Medium das gesagt hat. Ja. Und danach meinte die Anruferin, dass ihr das in der Trauerbewältigung geholfen hat. Mhm. Es gibt allerdings auch Stimmen jetzt zu dieser Fernsehsendung bei RTL, dass Trauerexperten sagen, dass genau das Gegenteil bewirkt, nämlich dass man nicht loslassen kann, dass man sich nicht abzufinden lernt damit, dass der Mensch weg ist und dass er tot ist, sondern dass das immer wieder neu aufgewühlt wird und vielleicht sogar dazu führt, dass man immer wieder zu dem Medium geht und immer und immer und immer wieder versucht, Kontakt mit dem Toten aufzunehmen, was ja absurd ist. Dann kann man es nie verarbeiten und akzeptieren. Vielleicht, weil man das auch irgendwie, ja, weil der Wunsch eben da ist, weil man das nicht akzeptieren kann, dass man mit dem Menschen keinen... Was glaubst du? Du sagst, du bist Atheistin. Dein Bruder, den du sehr geliebt hast, ist letztes Jahr im Dezember gestorben. Was glaubst du, was ist jetzt mit deinem Bruder? Also, mein Verstand und so, der sagt mir, dass ich ihn noch im Herzen habe. Ja. Die Erinnerung natürlich. Weil mein Bruder hat auch sehr viel für mich getan, dass das nicht weg ist. Also das bleibt einfach in mir und ich hoffe und für mich selber, dass ich ihn einfach immer in Erinnerung behalte, dafür, dass ich dafür sorge. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwo noch ist oder... Also du glaubst schon, dass er jetzt endgültig erloschen ist, dass er weg ist? Ja, dass er eben in unserer Erinnerung noch da ist. Das ist natürlich ein grausamer Gedanke, den viele Menschen nicht ertragen können. Ja. Deshalb sind wahrscheinlich auch Religionen entstanden, weil dieser Gedanke natürlich nicht gerade sehr tröstlich ist. Stecker raus, Licht aus und das war's. Ne? So ist es, ja. Es ist oft, also die Religion natürlich, die gibt einem Halt. Und den Halt, den hat man dann eben halt nicht. Mhm. Aber man kann ihn sicher auch nicht herbeireden oder herbeizaubern dann auf einmal. Übrigens glaube ich auch, dass sowohl von der christlichen Sichtweise her, als auch von buddhistischer Sichtweise her, solche Verbindungen über ein Medium in die Totenwelt abgelehnt wird. Ja, das wäre mir bin ich ganz sicher. Ich meine, das wäre mir sowieso egal, wie gesagt, ich glaube sowieso nicht dran. Aber mich hat das einfach verletzt, weil ich sage, mein Gott, irgendwo muss doch auch mal eine Schamgrenze sein und... Also interessant, dass du das so empfunden hast, dass es dich sogar verletzt hat, dass dich so eine Sendung verletzt hat, dass man das macht. Ja, ist eine Sichtweise und die muss man auch akzeptieren. Und ich danke für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung, Anne. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich dir. Jo. Tschüss. Elisabeth, 65, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Elisabeth. Ich habe so einen seltenen Namen, dass ich nur meinen zweiten Namen sage. Also, du musst bitte den Fernseher oder das Radio ganz ausdrehen. Einen ganz seltenen Vornamen. Ja, den gibt's nur 3 oder 4 Mal in Deutschland. Also ich nenne dich Elisabeth, aber du sagst uns trotzdem den Vornamen. Ja. Nämlich? Erda. Erda. Ja. Erda. Ja. Nicht Gerda, sondern Erda. Erda. Kommt aus dem Ring von Wagner. Ah. Und meine Eltern waren Wagnerianer. Ja gut, dann ist es erklärbar. Und die Erda ist die Mutter der Erde. Klingt doch super. Ja. Erda, finde ich toll. Ja. Super. So. Liebe Erda, um was geht's denn? Also ich sehe Domian unheimlich gerne. Ja. Aber was mich ein bisschen in Rage gebracht hat, war gestern praktisch der Kommentar mit dem Medium vom Samstag. Ich habe es schon geahnt, dass ich mir da nicht nur Freunde mitgemacht habe. Ja, wie sagt man, Domian... man kann einem Blinden nicht erklären, wie die Farbe rosa aussieht. Mhm. Also ich darf kurz sagen, mein Partner ist im August 93 verstorben. Wir waren in der Schweiz. Mhm. Sekundentod, für den, der geht, ist es schön. Nur für die, die zurückbleiben, ist es hart. Ihr wart in der Schweiz, sagst du? Ja. Das heißt, im Urlaub. Achso, im Urlaub. Achso, ich dachte, dass ihr aktive Sterbehilfe in Anspruch genommen habt. Nein. Ja. Meine Mutter ist Silvester 93 ums Leben gekommen. Die Kripo, ich sage nicht in welcher Stadt, hat versucht, mir das als häuslichen Unfall mit Todesfolge hinzustellen. Nur, was mich dann erwartet hat, wie ich nach der Obduktion in die versiegelte Wohnung kam, so konnte es eigentlich nicht gewesen sein. Mhm. Dann habe ich einen knallharten Kampf gegen die Kripo geführt, habe sie nochmal massiv angefordert. Die kamen eine Woche später und haben da erst mit der Spurensicherung angefangen. Mhm. Meine Mutter ist ermordet worden. Mhm. Ohne mich wäre das alles nicht aufgeklärt worden. Wie hast du das denn in die Wege geleitet, dass es aufgeklärt werden konnte? Ja, weil all das, was ich in der Wohnung vorgefunden habe, das hatte mit meiner Mutter überhaupt nichts zu tun. Das hast du dann der Polizei gesagt? Ja. Ja. Mhm. Also die waren 5 Stunden da und nach 2 oder 3 Stunden hörte ich, ich mit meinen Fähigkeiten könnte eigentlich bei der Kripo arbeiten. Mhm. Da habe ich gesagt, dann hätten sie aber keine Arbeit mehr. Aber ich will jetzt auf was anderes hinaus. Ja. Kurze Zeit später lese ich einen Artikel in der Hör zu. Eine Ärztin, die ihre mediale Begabung entdeckt hat. Mhm. Der Titel hieß 98% aller Toten hören mich. Mhm. So. Dann habe ich bei der Hör zu angerufen, habe gefragt, wo wohnt diese Ärztin? Mhm. Sein Ort, der gar nicht so weit entfernt ist von dem Wohnort, wo meine Mutter war oder lebte. Und dann habe ich Verbindung mit dieser Frau aufgenommen. Mhm. Also es gab einen Kontakt zu meinem sehr früh verstorbenen Vater. Den du dann durch diese Frau hast aufnehmen können? Also nicht nur zu ihr, sondern, also ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meiner Mutter. Ja. Übers Unterbewusstsein ist mir sehr, sehr vieles, was an diesem Tag abgelaufen ist, Silvester 93. Und da habe ich eine Bestätigung bekommen. Also nochmal, eins nach dem anderen. Du hast dieses Medium aufgesucht. Dieses ja. Medium hat Kontakt zu deiner toten Mutter gesucht und gefunden. Also nicht nur zu meinem sehr früh verstorbenen Vater. Also zu dem auch? Ja, zu meinem Partner. Ja. Und zu meiner Mutter. Und da konnte ich viele Fragen zum Tod meiner Mutter stellen. Mhm. Und all das hat sich mir eigentlich bestätigt. Mhm. Und so sehe ich das, so habe ich diesen praktisch das am Samstag auch mit der Freier Barschel empfunden. Und also ich muss mal einen Unterschied machen zwischen dieser Fernsehsendung, ja. die mir zu platt war und zu unseriös, ja. und auf der anderen Seite vielleicht solchen Erfahrungen, wie du sie persönlich ja. jetzt gemacht hast. Das ist ein Unterschied. Ja. Da bin ich dann auch schon mit offenen Ohren dabei und nehme das auch schon sehr ernst. Ja. Sag doch mal, ob dieses Medium in deinem Fall, hat das Medium dir Dinge erzählt über oder von deiner toten Mutter, die ja. das Medium nicht wissen konnte? Ja. Zum Beispiel? Ja, das geht jetzt, ja, wie wollte ich... Das ist schwierig zu erzählen jetzt. Das ist schwierig zu erzählen. Ich wollte wissen, ob meine Mutter früh, das waren praktisch 3 Täter. Das Verhängnis meiner Mutter war, sie war an Silvester, war sie beim Einkaufen. Wie sie nach Hause kam, hat sie vergessen, von außen den Schlüssel abzuziehen. Mhm. Und da sind 2 von diesen 3 Tätern, sind durch das Haus und einer hat halt den Schlüssel abgezogen und sind dann später zu dritt zurückgekommen. Mhm. So. Und meine Mutter muss ziemlich malträtiert worden sein, also wie ich hinterher den Obduktionsbefund, ich meine, mein Vater war selber Arzt, wie ich den Obduktionsbefund gelesen habe, es war furchtbar für mich. Mhm. Habe mich dann auch mit der Kripo, also nicht angelegt, sondern gefragt, ob denn niemand, der bei der Obduktion dabei war, die schwersten Verletzungen, die meine Mutter hatte, gesehen hat. Mhm. So. Dann wollte ich also wissen, ob meine Mutter relativ früh ihr Bewusstsein verloren hat. Nein, ihr Bewusstsein hat sie nicht schnell verloren. Kann sie ja einfach so gesagt haben, das Medium. Kann man nein, einfach so? Nein, nein. Aber es war ihr klar, dass sie sterben wird und da konnte sie eigentlich leicht loslassen. So. Und dann habe ich gefragt, ob mein Vater, der ja schon längere Zeit tot ist, dieses Geschehen verfolgt hat. Er hat dieses Geschehen verfolgt, aber von der Warte, wo er war, konnte er da nicht eingreifen. Kann sie aber auch einfach so sagen? Ja, ich bin aber mittlerweile überzeugt davon. Weißt du, mich überzeugt nur, ja? aber wirklich nur, wenn dieses ja? Medium dir etwas gesagt hat, was von deiner Oma, von deiner Mutter, Entschuldigung, von deiner, ja? von deiner Mutter, ein Fakt aus der Vergangenheit, was nur du und deine Mutter was nur ihr beiden wisst. Wenn die dir sowas erzählt hätte, dann überzeugt mich das. Das sind so Ausdruck, das hätte ich dir auch sagen können. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Also ich habe zu dieser Ärztin andere Leute gebracht, beispielsweise. Mhm. Das war ein Mann einer mittlerweile Freundin von mir, der hat dezidiert gesprochen, wie er seinen Tod empfunden hat. Mhm. Und was praktisch seine Partnerin in der Situation empfunden hat. Mhm. Mhm. Mhm. Ich meine, auf diesem Gebiet, es gibt viele Leute, die arbeiten als Scharlatane. Mhm. Aber diese Frau ist absolut integer. Und jetzt möchte ich nur noch eins sagen dazu, wie sagte Wernher von Braun, wenn er gestorben ist oder nicht mehr lebt, man soll einfach sagen, er hat sein grobstoffliches Bewusstsein abgelegt, das Feinstoffliche bleibt erhalten und das Feinstoffliche ist Energie und Energie geht im Kosmos nicht verloren. Ja, könnte ich mich mit anfreunden. Ja. Aber was mich auch noch interessiert, Elisabeth oder Erda, inwiefern hat dir dieser Kontakt mit dem Medium auch in deiner Trauerbewältigung geholfen? Das hat mir unheimlich geholfen, weil es mir das ist ein Argument. Das ist für mich ein Argument. Weil es mir eigentlich Gewissheit gegeben hat. Mhm. Und die Frau hat zum Beispiel, ich meine, die zwei wunderbare Bücher geschrieben, die gibt es nicht im Buchhandel, die gibt es nur bei ihr. Mhm. Das heißt, das Jenseits ist anders, hervorragend. Mhm. Und zum Beispiel das zweite Buch, Botschaften aus dem Jenseits. Und da steht zum Beispiel auch drin über Kindersterblichkeit beispielsweise. Also es hat mir, ich meine, ich habe nach dem Tod schon von meinem Partner, ich habe mich mit Dr. Moody Leben nach dem Tode beschäftigt. Ich habe letztendlich mit Kübler Ross beschäftigt, ja. Ja. Aber diese Frau hat mir unheimlich geholfen. Mhm. Ja, ich meine, das muss man so stehen lassen und muss man akzeptieren, da gibt es nichts reinzureden. Ja. Wenn du das so sagst und das für dich ein hilfreicher Kontakt war, dann ist das so, Punkt aus und das respektiert man. Und ich glaube, ich meine, ich habe das ja am Samstag bewusst auch gesehen, gerade wegen der Freier Barschel. Hm. Und da ist mir eigentlich so viel bewusst geworden, wie das damals ablief. Und die Frau Barschel wird das genauso empfunden haben. Hm. Und jetzt wird sie eigentlich... Aber viel klüger als vorher sind wir auch nicht. Nur, dass er angeblich gesagt hat, er ist ermordet worden. Aber von wem und warum? Naja, aber wenn man das hört, dass da über Lüftungskanäle irgendwelche Dinge da zugeflossen sind, die kann dann... Kann sich das Medium auch ausgedacht haben? Könnte. Ist unwahrscheinlich. Also ich will nochmal die große Unterscheidung treffen zwischen deinen persönlichen Erlebnissen, die ich völlig akzeptiere und respektiere und das gut finde, dass du es so erlebt hast. Und die Kritik an dieser Fernsehsendung ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist, was du erlebt hast. Das ist wichtig, nicht diese Fernsehsendung. Ja. Ja. Elisabeth, ich danke dir für deinen Anruf. Ich wollte nur sagen, ich sehe dich sehr gerne. Aber das, wie du gesagt hast, diese Sendung war Schrott. Das konnte ich nicht so hinnehmen. Finde ich gut, dass du es gesagt hast. Und wir müssen ja auch nicht immer alle einer Meinung sein. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, das ist auch gut so. Ja. Deswegen sind wir ja unterschiedlich. So, du nette Frau mit dem schönen Namen Erda. Ich danke für den Anruf und wünsche alles Gute. Ja, bis auf bald. Ja, bis auf bald. Tschüss. So, herzlich willkommen Vanessa, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Vanessa, um was geht's bei dir? Und zwar geht's bei mir darum, dass ich gewisse Probleme damit habe, mit meiner Vergangenheit. Mein Stiefvater, der hat uns jahrelang, sag ich jetzt mal, geschlagen und und seitdem ist es so, dass ich überhaupt kein Vertrauen mehr zu Männern fassen kann, dass ich auch überhaupt noch nie einen Freund hatte. Mhm. Das ist eigentlich das Schlimmste, was mir passieren konnte. Lebst du denn noch in der Familie mit dem Stiefvater? Ich lebe nur noch mit meiner Mutter und mit meinen drei Geschwistern zusammen. Und wie viele Jahre warst du mit diesem Stiefvater verbunden? Wir waren insgesamt 6 Jahre verbunden. Die ersten 3 Jahre gingen ganz gut. Ja. Und danach, nachdem sie verheiratet waren, meine Mutter und mein Stiefvater, fing dann halt diese Schlägerei an. Mhm. Da warst du also, wie alt? Also 8 bis 13 ging's. Ja. Und ja, dann eigentlich bis ich 16 war. Mhm. Davor waren auch noch so kleine Sachen gewesen, aber es war jetzt nicht so schlimm. Der hat dich oder euch, wie viele Geschwister hast du? Ich habe 3 Geschwister. Drei Geschwister. Sind die, wie alt sind die? Also mein Bruder und ich, wir sind aus erster Ehe, der ist 15. Ja. Und wir beiden Kleinen sind 10 und 8. Ach so. Ja, und die haben auch viel mitgekriegt, ne? Also ihr seid richtig, bleiben wir jetzt erstmal bei dir, du bist richtig von dem Stiefvater geschlagen worden. Ja. Heftig geschlagen worden. Heftig geschlagen worden, ja. Wie und wohin hat er dich geschlagen? Ins Gesicht. Er hat mich an den Haaren durchs Zimmer gezogen, wenn ich nicht gehört habe, weil ich immer gesagt habe, er hat mir nichts zu sagen, er ist nicht mein Vater. Und ja, er wurde dann halt aggressiv, ne? Mhm. Ja. Und wie oft kam das vor? Ach Gott, das kam fast täglich vor. Fast täglich vor. Wie hat sich denn deine Mutter da verhalten? Ja, sie hat eigentlich immer versucht einzuschreiten, aber dann hat sie auch direkt eine Gefährfahrt gekriegt. Ach so, da wurde er auch gewalttätig ihr gegenüber. Genau, ja. Du hast gerade am Anfang so ein bisschen zögerlich gesagt, der hat uns geschlagen und dann hast du nicht weitergesprochen. Hat er noch andere Sachen mit dir gemacht? Nee, überhaupt nicht. Also da kann ich sagen, da hat er nichts gemacht, nichts versucht. Also nicht keine sexuellen Übergriffe? Nein. Mhm. Es ist halt nur schwer darüber zu sprechen, halt das so öffentlich auch zu sagen. Mhm. Ja. Das ist ja nun eine lange Zeit, wo du das hast aushalten müssen. Hat man nicht in der Schule, ist man da nicht aufmerksam geworden, dass irgendwas nicht stimmte mit dir? Nicht wirklich. Ich habe mich immer sehr verschlossen gehalten. Es wurde zwar gefragt, ja Vanessa, was ist denn los? Aber meine Noten haben da auch nicht drunter gelitten, dass die da jetzt weiter nachgehakt haben. Und sonst ist es eigentlich niemandem aufgefallen. Ich habe auch nicht viel drüber geredet. Ja. Dann hat deine Mutter sich von ihm getrennt? Dann hat meine Mutter sich von ihm getrennt. Dann war das, glaube ich, ein Jahr danach, da hat er mir nochmal, dann kam er vorbei und hat dann wieder Stress angefangen, weil meine Mutter sich halt scheiden lassen wollte und er wollte diese Papiere aber nicht unterschreiben. Mhm. Und dann ist es dann halt auch wieder eskaliert und dann stand er halt auch für meine Mutter und ich mag das einfach nicht, wenn überhaupt Männer für meine Mutter stehen und aggressiv werden. Mhm. Und ich war ja dann auch schon wieder älter und auch was größer und auch mutiger, sage ich jetzt mal, und habe mich dann natürlich dazwischen gestellt. Mhm. Und ja, weil er halt nicht an meine Mutter rankam, hat er mir eine gepfeffert und ich bin dann gegen unseren Schrank geknallt. Ja, und dann hatte ich dann eine leichte Gehirnerschütterung gehabt, dafür haben wir den angezeigt. Mhm. Aber dieser Typ war dann so schlau, ist dann in die Psychiatrie gegangen und hat sich dann als unzurechnungsfähig. Mhm. Mhm. Ja? Machst du so vielleicht so ein kleines bisschen deiner Mutter Vorwürfe, dass sie viel zu lange mit dem zusammengeblieben ist? Ach, nee, eigentlich nicht. Ich habe immer gefragt, Mama, warum trennst du dich nicht? Ja, ich kann nicht. Das ist diese Angst gewesen von ihr. Früher habe ich das natürlich nicht verstanden, aber jetzt, wo ich älter bin, wir reden auch heute noch viel darüber. Und jetzt, wo ich älter bin, verstehe ich das natürlich auch viel eher. Mhm. Auf jeden Fall ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter nach wie vor gut und eng. Ja. Aber du hast so viel Schaden von dieser Zeit mitgenommen, dass du, wie du gerade schon gesagt hast, noch keinen Freund hattest. Genau. Bislang und dich das Ganze schon immer noch sehr beschäftigt. Genau, ja. Mhm. Ich kann mich keinem Mann nähern, ich vertraue auch keinem Mann. Mhm. Sobald ich gehe öfter mal mit meiner Mama ein bisschen was trinken und sobald ein Mann da irgendwie aggressiv wird, da bin ich weg. Warst du denn schon mal so ein ganz bisschen heimlich verliebt in jemanden? Ja, natürlich. Das schon, ja. Ja. Aber du bist da nicht näher rangegangen an die Person? Nee, das konnte ich nicht. Ja. Mhm. Das ging nicht. Ein bisschen rumgeknutsche war da, aber das hat sich nicht gut angefühlt. Mhm. Das war nicht. Bist du sicher, dass du auf Männer stehst, wenn du ganz streng in dich hineinschaust? Ich weiß es nicht so genau. Also das ist, ja, der Gedanke war schon da. Welcher Gedanke? Das ist eine Frau. Ich gucke auch Frauen hinterher. Aber auch so wirklich getraut, da habe ich mich überhaupt nicht, weil ich einfach nicht weiß. Also ich finde ja, Vanessa, wenn du da das ist ja schon traumatisch, was du da erlebt hast über so viele Jahre, offensichtlich. Wenn du so viel Gewalt erlebt hast, fast jeden Tag geschlagen worden bist, in der Zeit, in so einer prägenden Zeit auch, das steckt man nicht weg. Das steckt man einfach nicht weg. Mhm. Ich finde, dann musst du dir professionelle Hilfe suchen. Ich würde dir dringend raten, zu einem Therapeuten zu gehen. Hm. Dass du mit deinem Fachmann wirklich das alles so aufarbeiten kannst, was in der Zeit passiert ist. Da gehst du einmal in der Woche hin, das ist wie ein Arztbesuch und dann sitzt du eine Stunde mit der Person zusammen und dann erzählst du und ihr geht gemeinsam halt dann so in die Vergangenheit rein. Ja. Wärst du dafür denn bereit und offen, das zu machen? Ich denke schon. Ich glaube auch, so wie du es erzählst und so wie du drauf bist, hätte ich da auch ganz gute... Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Ja, das denke ich auch. Also es wäre vielleicht der nächste Schritt. Weil es ist wirklich, du bist ja so jung noch, es ist ja dein Leben und du kannst ja nicht mit dieser du bist ja blockiert. Ja. Du kannst ja nicht mit der Blockade jetzt noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr. Mach so schnell wie möglich was. Mhm. Ich würde dich gerne von, oder möchte dich jetzt auch gerne von meiner Psychologin beraten lassen, welche Art von Therapie gut ist. Die kann dir vielleicht noch ein paar Telefonnummern geben, wohin du dich wenden kannst und so weiter. Alles klar. Sollen wir es so machen? Dann ruft die Elke dich gleich an, Vanessa, und du legst auf jetzt. Alles klar. Alles Gute und toi, toi, toi. Tschüss. Okay, darf ich dir noch was sagen? Ja, gerne. Hallo? Hallo? Jetzt ist sie weg. Naja. Dann machen wir weiter mit Marlene. Marlene ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Marlene. Hallo. Hallo, Marlene. Also es geht darum, ich werde seit mehreren Monaten von meinem Ex-Freund gestalkt. Ja? Was heißt gestalkt jetzt genau in dem Fall? Er ruft ständig bei mir an, steht vor der Tür, fängt mich von der Arbeit ab. Er steht vor der Tür, sagt er dann auch was? Ja, also er möchte halt meistens immer mit mir reden. Wie lange warst du eigentlich mit ihm zusammen? Das Ganze lief 4 Monate. Nur 4 Monate? Nur 4 Monate. Also wir kennen uns von der Schule her früher. Und wir hatten dann halt immer mehr miteinander zu tun. Und ich habe mich dann auch halt in ihn verliebt. Und es ist auch alles, war auch alles super. Es hat alles gestimmt, nur nach so 2-3 Monaten fing das dann an, dass er sehr eifersüchtig wurde. Mhm. Ich durfte manche Anziehsachen sogar nicht anziehen, weil ihm das nicht gefallen hat. Echt? Ja, weil ihm das irgendwie zu knapp war oder so. Ich durfte nichts mit Freunden machen, ich musste nach der Arbeit dann gleich, oder er wollte, dass ich nach der Arbeit gleich zu ihm komme. Mhm. Sowas halt, hatte keine Freizeit mehr mit anderen Leuten und habe dadurch halt auch meine Freunde ziemlich vernachlässigt und auch viele verloren. Und da hast du keinen Bock mehr drauf? Nee, und dann haben wir uns halt immer mehr gestritten, weil ich auch mal was mit anderen machen wollte natürlich und mir das nicht gefallen lassen habe. Mhm. Ja, und dann haben wir uns gestritten und nach 4 Monaten haben wir es dann sozusagen beide beendet. Also er war damit auch einverstanden. Ach so. Ja, und dann dachte ich, ja gut, dann hat sich das jetzt auch geklärt und dann habe ich ihm auch angeboten, vielleicht kann man das auch so regeln, dass man halt nur befreundet ist. Mhm. Das wollte er nicht. Er meinte entweder zusammen oder gar nicht. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist es okay. Ja, und dann fing es halt an, dann rief er ständig an. Mhm. Bis zu 35 Mal am Tag. Und was sagt er dann, wenn er anruft? Also am Anfang bin ich dann auch rangegangen und habe ihn halt gefragt, was er denn möchte. Und er wollte halt ständig mit mir reden und das nochmal über die Probleme, die wir hatten, reden und das am liebsten nochmal versuchen. Ja. Wo ich ihm dann gesagt habe, ja, aber du wolltest es doch auch beenden, ne? Ja, und dann, er hörte nicht auf. Und dann fing es halt an, dass er vor der Tür stand und abends, wenn ich weg war, stand er halt da und hat auf mich gewartet, wollte mit mir reden. Also immer, wenn er da vor der Tür steht, fängt er auch an zu reden. Er steht nicht nur einfach da. Nee, also es kam auch mal einmal so weit, dass er mich angefasst hat und mir am Arm rumgezogen hat, wo ich mich dann losreißen konnte. Ich aber gedacht habe, der wird mich gleich schlagen. Mhm. So, und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich stand total unter Schock und habe dann meinen Vater angerufen. Ja. Und der meinte dann, ich solle mir mal Gedanken darüber machen, vielleicht zur Polizei zu gehen. Weil, ja, absolut. Genau. Und da war ich dann auch, habe denen das alles so erzählt. Und die meinten dann zu mir, ich solle mich mal mit ihm und einem Elternteil von mir zusammensetzen. Was, mit ihm und seinen Eltern? Ja, und meinen Eltern. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, zusammensetzen. Ja, und? Ja, und ihm dann halt nochmal klar machen, dass es, dass ich halt nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte, dass es sich für mich erledigt hat. Mhm. Und sollte das nicht besser werden, soll ich zum Anwalt gehen und da was klären. Finde ich einen merkwürdigen Polizeirat, muss ich sagen. Ich glaube, dass der Polizist auch nicht viel Erfahrung in Sachen Stalker hat. Wie lange belästigt dieser Mann dich jetzt schon, oder der Junge schon? Ja, also schon an die 6 Monate. Sechs Monate schon? Es hat eine Zeit lang aufgehört, weil mein Vater, der war echt sauer und ist dann einen Vormittag zur Schule gefahren, ohne mein Wissen. Hätte ich das gewusst, hätte ich eigentlich gesagt, nee, mach das nicht. Er ist aber hingefahren, hat ihn halt drauf angesprochen und dann hat er gleich das Blatt gewendet und meinte, ich würde ihm ständig hinterherlaufen, ich wäre diejenige, die was möchte. Und dann hatte er ihm halt nochmal ein paar Takte gesagt und dann hat es eigentlich auch aufgehört. Dann hat er ein paar Mal angerufen am Tag, so 2-3 Mal. Aber jetzt läuft's wieder. Also jetzt, dann hat er aufgehört und jetzt seit 3 Wochen fängt's wieder an. Ja, wieder massiv. Ja, also er ist schon jetzt 2-3 Mal vor der Praxis. Er ruft halt ständig an, auch unter anderen Nummern. Ja, du hast, ihr habt seit diesem Rat natürlich nicht nachgekommen von der Polizei. Nee, also er hat schon mal bei meiner Mutter angerufen und meine Mutter war natürlich auch sauer und hat mir auch gesagt, nur das bringt überhaupt nichts. Finde ich auch, also nochmal gesagt, völligen Unsinn, sich dann mit dem Stalker zusammen und der Familie und deiner Familie hinzusetzen. Und nein, da nimmt man ja viel zu ernst. Dann geht man ja auf ihn ein. Die Strategie muss ja sein, ihn komplett zu missachten. Richtig. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, wenn der ständig vor deiner Tür steht. Richtig, und ich verstehe nicht, was in ihm vorgeht, weil er möchte mit mir zusammen sein, nur erzählt seit Wochen Schlechtes über mich herum, macht mich bei anderen Leuten schlecht und möchte möglichst zum Beispiel, wenn ich mich am Wochenende mit Leuten treffe und da ein Junge bei ist, nimmt er sofort Kontakt mit denen auf und erzählt gleich Schlechtes über mich, sodass erst gar kein Kontakt entsteht. Ach. Und so kam es schon oft davor, dass ich erst gar keine Kontakte knüpfen konnte. Mhm. Was ist heute schon passiert? Heute habe ich wieder von anderen Leuten einen Anruf bekommen, also von Freunden. Also halt, die Nummer ist meistens unterdrückt, dann gehe ich natürlich auch dran. Und dann ist meistens er dann und schreibt mich gleich an von wegen, weiß ich nicht, er will mich halt einfach fertig machen und dass wir uns nochmal treffen sollten und darüber reden sollen. Also würde ich auf jeden Fall nochmal zur Polizei gehen, vielleicht nicht gerade zu der Polizeidienststelle, wo du da warst. Oder das Gleiche über einen Anwalt machen, dass er dich erst von einem Anwalt beraten lässt, wie man da gezielt vorgeht und einfach Anzeige erstattet gegen ihn. Wir haben ja ein verschärftes Stalking-Gesetz in Deutschland mittlerweile, wo man dann schon etwas unternehmen kann. Ja, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob ich jetzt da einfach hingehen kann und sagen kann, ja, er ruft mich ständig an und ich weiß nicht, ob das dann was bringen würde. Naja, du musst das dann alles genauso darlegen, wie das ist. Und es gibt ja wahrscheinlich mittlerweile auch eine ganze Menge Zeugen, die das mitkriegen, und solltest die benennen. Also entweder lass dich beraten von einem Anwalt oder lass dich beraten vom Weißen Ring. Können wir dir gerne gleich noch eine Telefonnummer geben. Ja. Aber das würde ich mir nicht weiter bieten lassen. Ja. Also. Ich würde überhaupt nicht mit dem in Kontakt treten. Ich würde dem auch nicht mehr antworten. Du darfst dem gar nichts mehr sagen. Ich würde mich nicht auf ein Gespräch einlassen. Ja, es ist nur schwierig, wenn man unterdrückt anruft. Ich lege sofort auf. Und wenn der dir auf der Straße begegnet und der dich anquatscht, ignoriere den. Ja. Aber dem müssen einfach erst die Grenzen gezeigt werden, dass das nicht so geht. Und da müssen dann jetzt härtere Geschütze aufgefahren werden. Ja. Was sagt denn dein Vater? Ja, der ist natürlich stinksauer. Es hat sich natürlich auch auf meine Arbeit und auf meine schulischen Noten total ausgewirkt. Konnte mich nicht mehr konzentrieren. Und er wollte natürlich auch ständig dahin fahren und mit den Eltern reden, und selbst mit ihm reden. Aber mehr kann er ja auch nicht machen. Und er hat auch selbst immer gesagt, er geht zur Polizei, aber... Nein, jetzt ist, glaube ich, alles gemacht, was man da noch gütlich machen kann. Da muss man jetzt anders vorgehen. Hast du Angst davor, dass der dir irgendwann, dass er auch gewalttätig wird? Auf jeden Fall. Also es war schon, ich hatte echt Angst, als er vor mir stand und mich in mir am Arm rumgerissen hat. Er hatte so eine Wut im Gesicht und er war so aggressiv. Mhm. Und wenn ich in der Stadt rumlaufe und dann er mit dem Auto lang fährt, dann dreht er 5-mal um, fährt mir hinterher und hält dann auch an und hat Freunde im Auto sitzen, die mich dann an, auch irgendwie beschimpfen und sowas. Das ist ja furchtbar. Ja, wie alt ist er? 19. Ja, also Marlene, wir geben dir gerne, wir rufen dich jetzt nochmal an. Dann bekommst du von uns die Nummer vom Weißen Ring. Das ist... ist so eine Opferhilfsorganisation. Die können dir auch ein paar gute Ratschläge geben, wie du dich in dem Fall verhältst. Ich glaube, das ist erstmal die beste Adresse an dich und da muss die Polizei ran. Ja. Muss Anzeige erstattet werden. Ja. Ja. Gut. So, du legst auf, wir melden uns gleich, Marlene. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Tobias Linke und morgen ist Freitag. Da sind wir natürlich wieder da und ganz wieder gerne ganz offen für alle eure Themen, über die ihr mit mir reden wollt. Ab Nulu anrufen unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. in die Mail immer eure Telefonnummer mit reinschreiben und die Mail, wenn es geht, nicht zu lang fassen, sondern nur einige Sätze zu eurem Anliegen und zu eurem Thema. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und sage tschüss, bis morgen, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.